Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Sorry, tut mir total leid. Ich wollte das nicht. Ist natürlich jetzt auch blöd mit den Daten und so. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sich gestern entschuldigt in einem CNN-Interview. Und CNN freut sich darüber auch sehr, weil die ganze Zeit Mark Zuckerberg zu sehen ist bei CNN gerade. Es geht um den Datenskandal, um das Unternehmen Cambridge Analytica. Und darüber sprechen wir nochmal mit Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Zuckerberg klingt so ein bisschen reumütig schon. Was können wir denn jetzt erwarten? Also unternimmt Facebook auch konkret irgendwas im Zusammenhang mit dem Datenmissbrauch? Ja, schon. Also Zuckerberg hat im Interview angekündigt, dass Facebook Nutzerdaten in Zukunft besser schützen will. Es geht da um den Zugriff von App-Entwicklern auf Facebook und der soll eingeschränkt werden. Bei dem Skandal geht es ja um eine App, mit der ein britischer Professor eine Umfrage bei Facebook gemacht hatte und die Daten hat er dann heimlich an Cambridge Analytica weitergegeben und in Zukunft sollen dann eben nur noch Apps zugelassen werden, bei denen die Entwickler einer Kontrolle durch Facebook zustimmen. Solange Entwickler keinen Vertrag mit Facebook machen, dürfen sie, ich sag mal, nur Nutzernamen, Profilfotos und E-Mails nutzen. Und 3 Monate, nachdem du eine App nicht mehr benutzt hast, dürfen dann Daten gar nicht mehr weiter genutzt werden von solchen Unternehmen. Also ein bisschen mehr Datenschutz. Reicht das? Ja, also ich denke, vielen dürfte das nicht reichen. Auch hier in Europa rufen ja jetzt zum Beispiel viele Politiker nach mehr Regulierung. Bundesjustizministerin Katharina Barley und auch die EU-Justizkommissarin Věra Jourová sagen, wenn Daten im Wahlkampf eingesetzt werden, dann gefährdet das die Demokratie und das geht nicht. Barley will auch das Europamanagement deswegen von Facebook vorladen für eine Erklärung. Und in den USA fordern Politiker ja, dass Zuckerberg selbst mal in den Kongress kommt. Aber das wird er wahrscheinlich nicht machen, oder? Selbst in der Russland-Affäre hat er das nicht gemacht, sondern jemand anderes geschickt. Im CNN-Interview ist er in dem Punkt auch, finde ich, einigermaßen vage geblieben. Zuckerberg hat gesagt, er sei dazu schon bereit, aber nur wenn das auch wirklich der richtige Schritt sei und nicht andere besser Auskunft geben könnten als er, also zum Beispiel die mehr in der Materie drin sind. Und genauso hat er zugestimmt, dass es Regeln braucht für Facebook, aber nur die richtigen, wie er sagt. Also ja, was er dann meint oder zulassen würde, ist offen. Also nur die richtigen sind in dem Fall sowieso die, die er für richtig hält, logischerweise. Ist denn die Aufregung um den Datenmissbrauch jetzt nicht ein bisschen scheinheilig? Weil wir wissen ja eigentlich alle, dass Facebook Daten sammelt und weitergibt. Das ist ja quasi der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Also in diesem einen Fall soll Cambridge Analytica die Daten ja tatsächlich unrechtmäßig benutzt haben. Aber klar, du hast recht, was da passiert ist, das Datensammeln und Weitergeben, das ist letztlich ja einfach das Geschäftsmodell von Facebook, dem wir alle zustimmen. Jeannie Gephardt von der US-Datenschutzorganisation IFF sagt aber, genau das sollte man eben aus dem Skandal auch lernen. Eine der wichtigsten Lehren aus dem Skandal um Cambridge Analytica ist doch, dass es den Nutzern vor Augen geführt hat, dass man Facebook eben nicht vertrauen kann. Wir brauchen Transparenz, Verantwortung und unabhängige Überprüfungen. Nicht nur Nutzer vertrauen Facebook jetzt weniger, auch die Verbraucherschutzbehörde FTC in den USA, die will den Fall Medienberichten zufolge genau unter die Lupe nehmen. Und wenn Facebook Nutzerdaten dann tatsächlich nicht ordentlich geschützt hat, drohen Strafzahlungen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sich für den Datenmissbrauch entschuldigt, und zwar in einem CNN-Interview. Die Information hatte Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Vielen Dank. So, this was a major breach of trust. And I'm really sorry that this happened. Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase?